goodbye, my darling. Adieu, chérie, adieu, je reviens bientôt. Komm weine nicht, mein Liebling. Please don't you cry, my darling. Ne pleure pas, chérie, 'cause I love you so. Bald bin ich wieder bei dir. Soon I'll be back with you. Je te prendrai dans mes bras. When the dark skies will be blue, auf Wiedersehen, mein Liebling. And now goodbye, my darling. Adieu, chérie, adieu, je reviens bientôt.